Deutschlandfunk. Rock etc. Der Erfolg einer Band basiert manchmal auch auf Faktoren, die mit Musik nur mittelbar zusammenhängen. Wir sind eine Familie, eine Brüderschaft. Wir kümmern uns umeinander, wir lieben uns. Das Zwischenmenschliche ist nicht vollkommen, aber wir vertragen uns sehr gut, wenn man bedenkt, wie eng wir miteinander arbeiten, sagt Gary Lightbody. Er ist der Sänger der britischen Band Snow Patrol. Die Musiker mussten immerhin 10 Jahre durchhalten, bevor der angestrebte Erfolg in Sicht kam. Wenn da die Chemie nicht gestimmt hätte, wer weiß, ob es die Band heute noch geben würde. Snow Patrol ist heute ein bekannter Name, nicht nur in England, wo man ihre Alben auf Spitzenplätzen der Verkaufslisten findet, auch in Deutschland beginnen sie sich durchzusetzen. Paul Baskerville stellt Snow Patrol vor. Left your door wide open. Couldn't help but walk in. It's the last place I should be. But I'm dying to see you. One night is not enough, and im Album When It's All Over, We Still Have to Clear Up von Snow Patrol, von ihrem zweiten Album 2001. Snow Patrol wurde 1994 in Belfast gegründet, aber die Bandmitglieder sind seit Jahren in Glasgow sesshaft. Erst 10 Jahre nach der Gründung ist die Band weltweit bekannt geworden. Snow Patrol war erstmal eine nette, skurrile Indie-Band, die in die Hip-Szene von Glasgow bestens reinpasste. Und das Stück eben, One Night Is Not Enough, war der erste Song, der so etwas wie eine Prophezeiung ihrer kommerziell erfolgreichen Zukunft war. Kann sich der Snow Patrol-Sänger Gary Lightbody an die Entstehung dieser Komposition erinnern? I remember I remember the mixing of that song in particular. We remixed it 150 something times. You lose count after 150, don't you? It was a real pain in the ass to get right. Ich kann mich vor allem daran erinnern, wie wir das Lied produziert haben. Wir haben es circa 150 Mal geremixed. Irgendwann hört man auf zu zählen. Es war sehr mühsam. Wenn unser jetziger Produzent Jack Life Nee damals für uns gearbeitet hätte, wäre das ganze zweite Album anders geworden. Dennoch sind die ersten beiden Platten charmant. Sie zeigen unseren Eigensinn und auch die ersten Zeichen unseres Talentes. Die ersten Alben haben keinen einheitlichen Charakter. Es ist schwer, sie einzuordnen. Das ist auch gut so. Die dritten und vierten Platten sind geradliniger. Das ist nicht immer positiv. These last two albums have been a lot more linear, but sometimes that can be that isn't the best thing in the world. Even if you cannot hear my voice, I'll be right back. if you have a choice. Das war Run von dem Album Final Straw 2004. Mit diesem Album hatten Snow Patrol ihren ersten Erfolg, also zumindest in England. Dort erreichte die Platte Platz 3. Gerade der Song, den wir eben gehört haben, Run, gilt sehr klassikisch schlechthin. Es war eine epische Hymne und eine große Hit-Single in Großbritannien. Der Song war fast zu gut in dem Sinne, dass Snow Patrol versuchen mussten, sich selbst zu übertreffen. Hatten Sie das Gefühl, sich selber mit dem Song in die Enge getrieben zu haben? Even if it was mostly subconsciously, I think that's probably what happened with Eyes Open. Auch wenn es nur unbewusst war, glaube ich, dass genau das mit dem aktuellen Eyes Open Album passiert ist. Wir fühlten uns dazu gezwungen, einen epischen Sound anzustreben. Ich glaube dennoch, dass das Album oft subtil ist und die Texte sind noch ehrlich und kommen vom Herzen. Das Werk ist noch bodenständig. Ich glaube aber schon, dass der Erfolg vom Lied Run dazu führte, dass wir gedacht haben, man würde wieder was Vergleichbares von uns erwarten. Es war aber keine bewusste Entscheidung, eine Popplatte zu machen. Das ist einfach passiert. Ich glaube, dass wir für das nächste Album was ganz anderes vorhaben. Aber wir werden nicht plötzlich schräg werden wie Radiohead und ein Album wie Kid A machen. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, ich würde glauben, Eyes Open sei so gut wie Radioheads OK Computer und dass ich allmählich größenwahnsinnig geworden bin. Kid A or something, you know. I'm not saying that the Eyes Open is okay computer. I was hoping just in case anybody, just in case anybody thinks I'm getting too big for my boots. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Don't quite know how to say how I feel. Those three words I said too much. They're not. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Chasing Cars. Mit der Hit-Single von ihrem aktuellen vierten Album Eyes Open ist Snow Patrol inzwischen auch hierzulande ein Erfolgsthema. Das Album erreichte, wenn auch etwas verspätet, Platz 23 in Deutschland, war aber lange Zeit auf Platz 1 in England. Der eigentliche Wendepunkt für Snow Patrol war das dritte Album Final Straw. Waren Sie sich darüber bewusst, wie eindrucksvoll und souverän Ihr Songwriting geworden war? Hatten Sie das Gefühl, es sei Ihr Augenblick in der Popgeschichte? We'd been wrong so many times before. people were never done telling us that this was our moment in time and that this album was going to set the world alight and, the first two Snow Patrol albums, the Reindeer Section album, everything was going to be a success, but it never was. Wir hatten uns in der Vergangenheit schon so oft geirrt. Man erzählte uns immer wieder, jetzt ist eure Zeit, diese Platte wird die Welt erobern. Die ersten beiden Platten bekamen glänzende Rezensionen, aber der Erfolg blieb aus. Für das dritte Album waren wir zwar beim großen Konzern, aber wir bekamen das finanzielle Minimum. Eine einzelne Person von der Plattenfirma, Jim Chancellor, glaubte an uns, sonst keine. Wir hatten also keine übertriebenen Erwartungen, im Gegenteil. Das Album entstand in London. Wir empfanden fast Platzangst in London. Wir fanden das Leben in der Stadt dort anstrengend. Es passte nicht, dass Songs wie Run, die vom Charakter her so erbaulich waren, in einer solchen unangenehmen Umgebung aufgenommen worden sind. Wir hätten es gerne woanders produziert. Das Studio dort in London war extrem billig. Damit muss man als Band klarkommen. Man arbeitet wo und wie man am besten kann. To have songs on it like Run that were kind of very celebratory. It was made in kind of the absolute reverse environment. Okay. Which is kind of strange. Because we were getting a crazy deal on the studio. that's just things that you have to contend with as a band, you record where you can and you get it done when you can. Shy to speak to you. Spitting Games von dem Album Final Straw von Snow Patrol. Gary Lightbody und der Bassist Mark McClelland galten als unzertrennlich, aber nach der Veröffentlichung von Final Straw wurde McClelland rausgeschmissen. War das eine schwierige Zeit für Lightbody nach dem Motto endlich erfolgreich und nun zerbricht die alte Freundschaft? Of course it was difficult. Mark and I started the band in 1994 and it was 10 years we were together, which is longer than most modern marriages. Klar war es schwierig. 1994 starteten Mark und ich die Band. Wir arbeiteten 10 Jahre zusammen. Das ist länger als die meisten modernen Ehen. Es war also sehr schwierig, ihn zu feuern. Es passiert eben, dass Beziehungen auseinandergehen. 10 Jahre ist verdammt lange. Unser neuer Bassist Paul Wilson war ohnehin seit Jahren als Snow Patrol Live-Gitarrist tätig. Es war nicht, als ob wir jemanden rausschmissen, um neue Gesichter reinzubekommen. Wir sind immer noch eine Familie, eine Brüderschaft. Wir kümmern uns umeinander und lieben uns. Das Zwischenmenschliche unter uns ist nicht vollkommen, aber wir vertragen uns sehr gut, wenn man bedenkt, wie eng wir zusammenarbeiten. Wir haben uns noch nicht umgebracht, das ist schon mal gut. You know, and it's still a brotherhood, you know, in the band, you know, and we all take care of each other and we all love each other and not to get too, it's not a utopia or anything, but it's as close as you can get when you're living in each other's pockets every day, you know, we haven't killed each other yet, that's a good thing. Das war Chocolate von Snow Patrol von dem Album Final Straw. Das vierte Album Open Eyes 2006 war ein Mainstream-Rock-Klassiker. Es gab 4 Hit-Single-Auskopplungen, alle 11 Songs hätten Single sein können. Das Album war so gelungen, dass es fast ein Witz war. Also darüber hinaus stellte das Duett mit Martha Wainwright Set the Fire to the Third Bar unter Beweis, dass Snow Patrol ihr perfektes Pop-Rezept durchaus variieren können. So we decided to go and move to Ireland and down in the southwest of Ireland in Kerry. Got a little house, and we just all lived together, you know, like the monkeys, except we wrote our own songs. Wir hatten uns entschieden, nach dem Südwesten von Irland zu ziehen, nach Kerry. Wir hatten ein kleines Haus gemietet, in dem wir alle zusammen gewohnt haben, so wie The Monkeys, nur dass wir unseren eigenen Songs schreiben. Wir stellten alles im Wohnzimmer auf. Es gab keine anderen Häuser drumherum. Wir konnten um 5 Uhr morgens spielen, ohne jemanden zu stören. Es war eine sehr produktive Zeit. Viele der Songs vom Album entstanden dort in Irland. Das Lied Set the Fire to the Third Bar ist das eigenartigste Lied, das wir je geschaffen haben. Es ist eine schöne Ballade, die sich auf eine sonderbare und auch unheimliche Art und Weise vom Rest des Albums abhebt. Ich weiß nicht, woher das Lied kam. Es kam von mir, und zwar vermutlich aus den tiefsten Tiefen meines Geistes. Ich habe es für Martha Wainwright geschrieben. Es ist ein Liebeslied für sie. Ich habe es geschrieben, bevor ich sie persönlich kannte. Ich kannte nur ihre Stimme. Ich hielt sie für einen dunklen Engel. Das hat mich inspiriert. Ich wusste nicht, dass sie ein guter Engel ist. Sie ist eine der spannendsten Personen, die mir jemals begegnet ist. Sie ist gewiss keine Frau, die einen enttäuschen würde. Sie hat eine liebliche Seite in realem Leben, die in ihrer Musik nicht unbedingt so deutlich zum Vorschein kommt. She actually was a good angel. She's one of the most amazing people I've ever met. But it's she didn't certainly never. She's not a woman that would disappoint you. But yeah, there's a sweetness in her in real life that isn't really apparent in some of her music. I find a map and draw a straight line over rivers, farms and state lines. The distance from me to where you'd be, it's only fingerless that I see. I touch the place where I'd find your face. My fingers and creases of distant dark places. I hang my coat up in the first bar. There is no peace that I've found so far. The laughter penetrates my silence as drunken men find flaws in silence. Their words mostly noises, ghosts with just voices. Your words in my memory are like music to me. But miles from where you are, I lay down on the cold ground. I pray that something picks me up and sets me down in your warm arms. After traveled so far, we'd set the fire to the third bar. We'd share each other like an island until exhausted, close our eyelids and dreaming pick up from the last place we left off. Your soft skin is weeping, a joy you can't keep in. The miles from where you are, I lay down on the cold ground. And I pray that something picks me up and sets me down in your warm arms. Miles from where you are, I lay down on the cold ground. set the fire to the third bar von Snow Patrol. Die melodische Begabung von Lightbody ist unumstritten. Die warmherzige Ausstrahlung seiner Stimme ist auch sehr auffällig. Ist er vom Menschlichen her wirklich so nett, wie er klingt, wenn er singt? I think that I've grown into my voice just as I've grown into my own personality. This band has been in existence my whole adult life. Also meine Stimme hat sich weiterentwickelt, so wie meine Persönlichkeit auch. Diese Band existiert, seitdem ich volljährig geworden bin. Mir ist es klar, dass du viele Musiker kennengelernt hast und es ist dir bestimmt aufgefallen, dass sie oft sehr unreif sind. Wir dürfen uns den größten Teil der Zeit wie Kinder benehmen. Wir können den ganzen Tag saufen, wenn wir wollen. Es gibt einen Mangel an Moral in der Musikszene, der einen verzauben kann. Aber das Ganze holt dich irgendwann ein. Ich bin als Mensch angenehmer geworden. Es hat sehr geholfen, dass ich nicht mehr jeden Tag meines Lebens mit einem Kater aufwache. Als die Band gegründet wurde, dachte ich, wir würden Superstars werden. Ich war dementsprechend großkotzig drauf. Nachdem man eine Niederlage nach der anderen erfährt, verschwindet das Ego. Nun, dass wir tatsächlich Erfolg haben, haben wir diese Ego-Probleme nicht mehr. Menschen, die mir nahestehen, würden dir sagen können, ob das alles stimmt, was ich dir gerade gesagt habe. Ich kann dir nur sagen, was ich fühle, und vielleicht ist meine Aussage doch von diesem Ego beeinflusst worden, das ich behaupte, nicht zu haben. Having some success that we don't really have any of the, those problems. People are close to me would be able to tell you that, tell you the honest truth, you know. I can only tell you what I feel, and maybe that's distorted by that ego that I'm convinced I don't have. Please don't let this turn into something it's not. I can only give you everything I've got. I can't be as sorry as you think I should, but I still love you more than anyone else could. All that I keep thinking throughout this whole flight, it could take my whole damn life to make this right. The splintered mast I'm holding on won't save me long, because I know fine well that what I did was wrong. My last mistake, and we should spend some